mein Vorbild ist Michael Ballack. Und hast du einen Lieblingsverein? Hä? Hast du einen Lieblingsverein? Ja, Little Falun. Und spielst du selber auch im Verein? Ja. Welchen? Little Falun. Aha, und wo wohnst du? In Zarentin. Und warum bist du nicht für Empor Zarentin? Weil da immer dreimal die Woche ist und ich kann ja nur zweimal in der Woche. Und da ist Little Falun besser? Ja. Und hast du auch einen Bundesliga-Lieblingsverein? Ja. Und wer ist das? Deutschland. Ja, und auch so von den Städten, die in der Bundesliga spielen? HSV oder sowas, Bayern München? Nicht so. Also entweder Deutschland oder Little Falun. Ja. Okay. Und bei dir? Weiß ich jetzt nicht. Weißt du jetzt nicht. Und sag mal, könnt ihr mir den Unterschied erklären zwischen Ossis und Wessis? Ich weiß nicht mal, was das ist. Und könnt ihr mir den Unterschied erklären zwischen Ost und West? Ja. Osten ist eine andere Windrichtung als Westen. Und kannst du mir hier sagen, wo Osten und wo Westen ist? Osten ist da.